Street Cocktail. Ai, ai, ai. Süß, Kat. Wesh. Ai, ai, ai. O-L. Dieses Tape, nimm locker dein Album mit Wolli, mein Freund. Straßencocktail, los Baller auf Russisch, das ist mein Tape, die Dinge bringen ich. Ey, die Barza, nimm AI. 385i, zur Seite mit Beef, los hol mir den Chief, zersiebe ihn mies. Deutschrap wird Kassin im vollendeten Stil. Tankstellen, abhäng, Vergangenheit, ich will es nochmal sehen. Kriminell sein bis zum letzten Tag, ja, atme zum Beat und vergolde die Zeit. Wieder ins Spiel oder das Ende vom Anfang, der Junge, das Ghetto, es läuft durch die Ader. Schon wieder von vorne, es hört niemals auf. Wie Mutter schon sagte, pass immer gut auf. Nimm alles und glaub, dein Traum wird noch wahr, wenn du weiter so baust wie ein riesiges Haus. Am Ende des Tages, cheesy im Bauch. Hauptsache du kommst mehr aus dir raus. Los, bilde ne Faust und klatsch die Wand ein. Hau so fest, du kannst, wir sind knastreif. Ich repräsente die Packzeit. Only God to judge me is fucked nights. Street Cocktail. Ich brauch Männer vor, spiel es nochmal. Street Cocktail. Sie skat wird die Mille bezahlt. Street Cocktail. Das Ghetto ist in meinem Kopf. Die Straße, das Glas, der Benzer ist mir. Frankfurt leben, alles riskieren. Street Cocktail. Ich brauch Männer vor, spiel es nochmal. Street Cocktail. Sie's grad mit dem Mille bezahlt. Street Cocktail. Das Ghetto ist in meinem Kopf. Die Straße, das Glas, der Benzer ist mir. Frankfurt leben, alles riskieren. 9mm Rap. Bruder, die sind eh nur Dreck. Ich komm und ich pack aus. Ripp dich im Parkhaus. Denn ich rede keinen Scheiß, weil ich immer noch weiß, dass ich immer noch reiß. Ich bin immer noch gleich. Immer noch heiß, Herz, immer noch Eis. Bilderberg-Style, dieser Killer ist reif. Sie wissen Bescheid. Ajidan Dara, Krise zur Zeit. Gib mir dein Para, sie lieben den Scheiß, weil es sie ballert. Viele gehen rein, Kilogramm Kanna. Nicht nur eins oder zwei, Bruder, 100 Pakete. Zieh die Machete, Bruder, verstehst du? Das ist kein Spaß, was ich sag, alles echt. Mach Para aus Gras. Krieg ich dein Recht? Muss überleben, meine Bras haben Hunger. Nicht überlegen, jede Woche neue Nummer. Scheiß mal auf Cheesy, wird Zeit für'n Hummer. Nimm es, Tickets, steh da drüber. Geh bis zum Limit, Rap so wie früher. Street Cocktail. Ich brauch Männer vor, spiel es nochmal. Street Cocktail. Sie's grad mit dem Mille-Bezahl. Street Cocktail. Das Ghetto ist in meinem Kopf. Die Straße, das Glas, der Benzer ist mir. Frankfurt leben, alles riskieren. Street Cocktail. Ich brauch Männer vor, spiel es nochmal. Street Cocktail. Sie's grad mit dem Mille-Bezahl. Street Cocktail. Das Ghetto ist in meinem Kopf. Die Straße, das Glas, der Benzer ist mir. Frankfurt leben, alles riskieren. Haschisch, Maria, Coca, H, Crack, Crystal, Meth. Wenn du mit alles so locker umgehst, wundert dich nicht, dass sie mit 14 bläst. Im Benz Coupé ist für es. Siehst du, wie die Welt untergeht. Gehirnwäsche mies, gib dir Heris. Therapie-Musik, lad dich Rala schieß. Anarchist ist grad Pirat, Magazin, klick, klack. Drück ab, baba, bam, baba, bam. Hör mal zu jetzt. Du denkst, Reviere oder Gangs sind alles. Aber warte, bis du uns kennenlernst. Chakra Gang riecht die Schmerz, stick auf alles. Polo, Bugatti, Levis, Nike, Adidas, Stani, Chakra Style. Käppi, Leder, Jacke, gut aussehen muss. Kanake, Attacke. Mit der Sprache gegen die Waffe verpacke die Worte im Beat und schieß. Street Cocktail. Ich brauch Männer vor, spiel es nochmal. Street Cocktail. Sie's grad mit dem Mille-Bezahl. Street Cocktail. Das Ghetto ist in meinem Kopf. Die Straße, das Glas, der Benzer ist mir. Frankfurt leben, alles riskieren. Street Cocktail. Ich brauch Männer vor, spiel es nochmal. Street Cocktail. Sie's grad mit dem Mille-Bezahl. Street Cocktail. Das Ghetto ist in meinem Kopf. Die Straße, das Glas, der Benzer ist mir. Frankfurt leben, alles riskieren.